Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister, und herzlich willkommen zu unserer Reihe. Ich möchte gerne heiraten und ich weiß nicht wie. Alhamdulillah, inzwischen haben wir schon eine ganze Menge kennengelernt, wie wir heiraten können, wie wir suchen können, wie wir uns verhalten können, sollten, was wichtig ist beim ersten Treffen und so weiter. Und wir sind an dem Punkt angelangt, dass beide Parteien zugestimmt haben auf einen zweiten Termin, um sich noch näher kennenzulernen. Die Frage ist jetzt, ist man dadurch verlobt im Islam? Gibt es überhaupt sowas wie Verlobung im Islam? Die Antwort dazu ist eigentlich klar. Verlobung, so wie sich die Leute das vorstellen, von ihrer Kultur und Tradition her, gibt es nicht im Islam. Verlobung im Islam bedeutet, wobei das natürlich keine offizielle Beschreibung vom Islam ist, sondern Verlobung oder das, was man unter dem Einverständnis von der Familie und von dem zukünftigen Bräutigam macht, dass man zweiten, dritten, vierten Termin macht, ist das Einverständnis, sich näher kennenzulernen. Und die Eltern der Familie, der Braut, sagen, solange wir dich kennenlernen, rufen wir keinen anderen Mann zu unserer Tochter, dass er sie auch kennenlernt, oder wir lernen keine weiteren kennen. Das ist ein Versprechen, das der Familie gibt. Aber gleichzeitig ist es auch ein Freischein, dass man sagen kann jederzeit, nee, das passt mir gar nicht, das möchte ich doch nicht haben. Oder ich möchte doch nicht heiraten. Diese Freiheit besteht. Bei einer Verlobung ist man ein bisschen enger gebunden, von der traditionellen, kulturellen Seite her. Aber von dieser Seite her eben nicht. Wie sollte nun die nächsten Treffen sein? Die nächsten Treffen ist dann immer abhängig, wie ihr das ausmacht oder wie man das gerne haben möchte. Ob man jetzt nochmal zwei, dreimal alleine hingeht oder mit einem Freund, Bekannten oder jedes Mal ein bisschen jemand anders mitnimmt, sein Bruder, sein Onkel, Tante, je nachdem, wen man gerne mitnehmen möchte. Man kann aber auch direkt beim zweiten Mal die Eltern mitnehmen, was eigentlich sehr empfehlenswert ist, weil sie haben dich jetzt kennengelernt, jetzt lernen sie dich mit deinen Eltern kennen, du lernst ihn mit seinen Eltern kennen. Das ist vielleicht eine ganz gute Situation, wenn natürlich beide Parteien damit aus einverstanden sind. Ausnahme ist natürlich immer, wenn ihr was anderes ausmacht. Und das, um natürlich um zu auch zu schauen, ob die Familien miteinander klarkommen, ob die miteinander zusammenpassen, ob wenn sie zusammensitzen, ob sie sich gleich gegenseitig hassen oder ob man sich doch irgendwo versteht. Und das braucht ja ein paar Sitzungen, das macht man in ein, zwei, drei Sitzungen. Wenn man sich entscheidet, alleine hinzugehen, dann mein Ratschlag, nicht mehr als dreimal alleine hingehen, außer du hast ja wirklich keine andere Möglichkeit, wie du bist in einem anderen Land und deine Familie ist in einem anderen Land, das ist was anderes. Aber wenn es geht, natürlich, dann gehst du vielleicht maximal dreimal alleine hin. Beim vierten Mal nimmst du dann deine Eltern mit. Mal, es geht darum, dass die Familien sich kennenlernen. Was sagt deine Eltern? Was sagt dein Vater, deine Mutter? Was sagen die zueinander? Und das Ganze schaut man mit. Was man machen kann natürlich diesmal ist Geschenke mitbringen. Man kann Blumen für die Mutter mitbringen. Man kann Süßigkeiten mitbringen oder allgemein für die Familie etwas. Also so etwas Leckeres, Süßes. Was man inshallah ta'ala macht. Was man vielleicht nicht machen sollte, ist direkt jetzt für die Frau Blumen mitzubringen. Das wäre ein bisschen zu viel. Das sollte man inshallah ta'ala ein bisschen unten lassen. Weil noch ist das Ganze noch in der Kennenlernphase, ist noch nicht viel entscheidend. Was man noch macht in dieser Kennenlernphase, ist allgemein zu besprechen über die Nikah, über die Heirat, über die Hochzeitsfeier, über die Brautgabe. Wie viel soll die Brautgabe sein? Wer sollen die Zeugen sein? Wo soll die Nikah stattfinden? Wer soll alles bei der Nikah sein? Wobei man beachten muss, die Nikah, die Heirat, ist kleiner als die Walima, die Hochzeitsfeier. Darauf werde ich im nächsten Video inshallah ta'ala eingehen, deswegen nicht verpassen. Die Nikah, das ist einfach die islamische Eheschließung, dass es offiziell verheiratet sind, wobei die beiden Parteien noch zu Hause wohnen bleiben sollten, können. Und die Walima ist dann der Abschluss, die Hochzeitsfeier, die Bekanntgabe, dass sie verheiratet sind, Essen geben und Segen nehmen, kann man dazu sagen. Diese ganzen Sachen bespricht man einfach, wie das Ganze ablaufen soll. Das sind so Sachen, die man inshallah in den nächsten 2, 3, 4, 5, 6 Treffen, je nachdem, wie viele man machen möchte, bespricht. Man sollte aber wenn beide Seiten ein gutes Gefühl haben und der Mann und die Frau, sie gefallen einander und sie wollen endlich heiraten, die ganze Sache nicht hinauszögern. Ich meine von die Nikah, dass man die Nikah nicht rauszögert. Dass man versucht, so schnell wie möglich die Nikah zu machen, dass man einfach eine Fitna verhindert. Und dass keine Fitna entsteht zwischen Mann und Frau. Nicht, dass man sagt, ja, man kennt sich ja, ich war jetzt schon oft das bei dir, wir können Nummern austauschen, telefonieren. Dass diese Sachen eben einfach nicht passieren und darauf sollte man achten. Man ist trotzdem noch ein bisschen weiter weg, ist trotzdem noch ein Fremder, eine Fremde, natürlich ein bisschen näher als andere, weil man kennt sich ein bisschen, aber trotzdem nicht erlaubt. Deswegen sollten die Eltern sich bemühen, so schnell wie möglich den Nikah, die Heirat zu vollziehen. Und mein Ratschlag ist auch, dass zwischen Nikah und Walima, Hochzeitsfeier oder dem Zusammenziehen, nehmen wir das mal so, 3 bis 6 Monate Zeit ist. Und in dieser Zeit, die zwei zwar verheiratet sind, aber jeder bei seinen Eltern bleibt, wohnen bleibt, oder je nachdem, wo er wohnt, dass er dort wohnen bleibt, inshallah ta'ala, damit das so was wie eine Art Halal-Freundin, Halal-Freund ist. Ja, weil man ist eigentlich verheiratet, man ist halal füreinander, aber man sollte mit bestimmten Sachen wie Geschlechtsverkehr warten. Und das ist der Punkt eben, was diese Trennung macht. Wenn man Nikah bei den Eltern ist und er bei seinen Eltern ist, dann kann man sich draußen treffen und man kann zusammen Kaffee trinken, man kann Wohnungen anschauen. Darauf werde ich schon in einem nächsten Video nochmal genauer eingehen. Aber man kann sie eben verlieben, und das ist das Schöne, und zwar ohne Verantwortung. Weil wenn man heiratet und gleich zusammen wohnt, dann ist das gleich eine Verantwortung, die einem sehr schwer fällt. Aber wenn man so verheiratet ist, aber trotzdem noch bei den Eltern wohnt, dann ist es, ich treffe meine Frau und ich gehe wieder. Ich muss nicht für sie sorgen, die Frau muss nicht für ihn sorgen, keiner muss irgendwo, hat Aufgaben, Pflichten gegeneinander, sondern es ist eher so ein näheres Kennenlernen geworden. Obwohl, und das auf Halal-Basis, weil man ist ja schon Mann und Frau. Aber man sollte das, wie gesagt, 3 bis 6 Monate hinauszögern, den Unterschied zwischen, oder der Abstand von Nikah zu Walima. Manche machen das sogar bis zu 1 Jahr. 2 Jahre wäre wahrscheinlich viel zu lang. Man sollte auch nicht zu lange warten. Man kann nämlich in dieser Zeit sehr viel machen und sollte auch viel machen. Was man genau macht, inshallah ta'ala, in dieser Zeit, werde ich inshallah ta'ala im nächsten Video erklären. Aber das Ganze, inshallah ta'ala, ist diese Verlobungszeit, Anführungszeichen, oder die Kennenlernzeit, bis man schnell wie möglich zu Nikah geht. Wenn man denn verheiratet ist, Nikah gemacht hat, dann können die sich Telefonnummern austauschen, können sie einander schreiben, können sie miteinander telefonieren, sich kennenlernen, das tun, was eben Paare tun, um sich zu verlieben, inshallah ta'ala. Aber eben diesen Step des Zusammenziehens und der Intimität sollte warten, bis man die Walima gemacht hat und die Hochzeitsfeier fertig hat, und das Ganze erklärt dann inshallah ta'ala im nächsten Video nochmal. Barakallahu fikum, jazakum khairan. Bis zum nächsten Video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.